Lektion 7, Text 4. Machen Sie den Power-Test. 1. Power, das ist gebündelte Energie zum Sparpreis. Power, das ist Kraft und Stärke auch für höchste Ansprüche. Power, das ist die Garantie für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Machen Sie den Power-Test. Ob im Radio oder im Walkman, ob in der Taschenlampe oder im Taschenrechner, ob in der Uhr oder in der Kamera. Power lässt Sie nie im Stich. Power, ein Qualitätsprodukt von Sternenschein. Da wird sogar die Sonne blass.